Ich möchte willkommen heißen alle am Livestream. I want to say welcome to all the people on live streaming. Und für die Message beten. And pray for the message. Ja, ich danke dir jetzt für diese Zeit in deiner Gegenwart, Jesus. I thank you, Jesus, for this time in your presence. Und das will ich anbeten. To really worship you. Ja, danke für deinen Heiligen Geist, der jetzt hier ist. Thank you for your Holy Spirit that's here now. Danke für dein Wort. Thank you for your word. Ich bete, Herr, dass du zu jedem persönlich sprichst heute. I pray that you would personally speak to each one of us tonight. In deinem schönen Namen. In your beautiful name. Amen. Amen. Lukas Kapitel 2. Luke 2. Ah, die Hirten sind auf dem Feld. The shepherds are in the fields. Sie bewachen ihre Schafe. They are looking after their sheep. Auf einmal erscheint dieser Engel. And all of a sudden there is an angel. Und er sagt, euch ist heute Abend der Retter geboren. And says, this evening, your Savior der Messias, der Herr. The Messiah, the Lord. Und als er fertig gesprochen hat, waren auf einmal diese Vielzahl von Engeln da. And as the angel spoke, there was a multitude of angels. Und der ganze Himmel ist erleuchtet. The whole heavens, was light. Sie hören diesen unglaublichen Chor singen. And there was an amazing choir. Ehre Gott in der Höhe. Praise be to God Frieden, in the highest. Frieden auf Erden, Peace on earth, den Menschen seines Wohlgefallens. Goodwill towards men. Und dann überlegen sie sich und sagen, okay, jetzt gehen wir nach Bethlehem und hören und schauen uns das an, was der Engel da gesagt hat. Und wir wissen, was sie vorfinden. And we know what they found. Sie finden eine Krippe, they found a stable, in dem ein Baby liegt, and where the baby was in the manger, und Josef und Maria, and Joseph and Maria, ein paar Schafe vielleicht, and a few sheep, ein Esel, a donkey, und sonstige Tiere. And other animals. Und es ist wie ein sehr romantisches Bild für uns. And it's a very romantic picture for jeder us. Hat diese Krippe vielleicht zu Hause stehen. Maybe you have a manger at home. Aber es ist eigentlich für mich ein verwirrendes Bild. But it's also a strange picture for me. Weil ich mir denken würde, wenn jetzt der König aller Könige the King of Kings sich entschließt, auf die Erde zu kommen und Mensch zu werden, to be a person, dann würde er eigentlich in Jerusalem geboren werden, actually he would be born in Jerusalem, in der Hauptstadt, in the city, in einem Palast, in a palace, viele tausende Menschen auf der Straße, thousands of people on die the singen, street. Die jubeln, die feiern. Singing and praising and celebrating. Da gibt es viel Essen, be a lot of food, und viel Freude, a lot of joy, viele Hebammen, a lot of midwives. Alles ist sehr sanitär. Everything's very clean. Und genau das Gegenteil findet statt. But actually the opposite happened. Keiner weiß, was da los ist. No one knew about it. Es ist finstere Nacht. It's dark night. Und Jesus liegt in einem Futtertrog. And Jesus was lying in a manger, wo gerade vorher noch Tiere draus gegessen where haben. Animals had eaten before. Und es ist ein Stall, in dem es wahrscheinlich stinkt. And it's probably a stable where it stank. Und es ist kalt. And it's cold. Und da gibt es keine Glory. And there's no glory. Aber es gibt Hirten, die sich verbeugen but there are shepherds that bow their und anbeten. And worship. Und ich denke mir, was will Gott uns hier zeigen? And I think, what does God want to show us? Jesus kommt so anders, als ich es erwartet hätte. Jesus comes differently as we expected. Gott hüllt sich in ein Gewand. Jesus, God, encloses himself with, das man als Demut bezeichnen kann. A garment, as humility. Ja. Der Paulus drückt das so aus, Philipper Kapitel 2. Paul explains it like this, Philippians 2. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Welcher da in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Das bedeutet, es nicht wie einen Raub festhielt. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Sondern sich selbst zu nichts machte, und Knechtsgestalt annahm. But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant. Indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist. And was made in the likeness of men. Und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden. And being found in fashion as a man. Sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam war bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. He humbled himself and became obedient unto death, even the death of a cross. Für mich eine der schönsten Stellen in der Schrift. This is one of the most beautiful verses in the Bible. Und dieses Wort, was hier verwendet wird, von er machte sich selbst zu nichts. And this word he uses, he was made himself nothing. Kommt im Neuen Testament nur einmal vor. This is used only once. Ist das Wort kino? And that this word kenosis. Und es bedeutet eigentlich, er entleerte sich. And it means he emptied himself. Gott hat sich völlig entleert. God completely emptied himself. Jesus hat sich seiner Stellung entleert. He emptied himself. Seiner Anbetung entleert. His worship. Er hat sich zu nichts gemacht. He made himself to nothing. Indem er ein Sklave wurde. Das heißt eigentlich Sklave. In that he became a slave. Ein Diener. A servant. Einer wie wir. One like us. Ein Mensch. A person. Warum hat er das gemacht? Why did he do that? Weil er lieber mit uns sein möchte als ohne uns. Because he'd like to, he'd prefer to be with us than without us. Weil wir ihn verlassen haben und er uns sucht. Because when we leave, he still looks for us. Da gibt's nur eine Motivation, die das bewirkt. There's only one motivation that moves that. Weil er uns einfach liebt. Because he loves us. Aber er will uns genau da abholen, wo wir sind. But he wants to meet us exactly where we are. Und da gibt es drei Geschichten im Neuen Testament, die das veranschaulichen. And there are three stories in the New Testament that show this. Die erste ist die von dem Aussätzigen. The first one is from about the leper. Da kommt dieser Aussätzige zu Jesus. This leper comes to Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Bilder von Aussatz gesehen habt. I don't know whether you've seen pictures of lepers. Das ist nicht schön anzuschauen. It's not very nice to wo look Körperteile at. Verfaulen und abfallen. Where parts of the body are just... Yeah. Und er kniet sich nieder vor Jesus. And he kneels before Jesus. Und er sagt, ich habe eine Bitte. And he says, I have a request. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. When you want, you can heal me. Und Jesus heißt, es wurde innerlich bewegt. And it says that Jesus had compassion. Und er sieht ihn an und sagt, ich will. And he said, yes, I will. Und dann heißt es, er rührt ihn an. And it says he touched him. Und ich denke mal, wenn der Schöpfer aller Dinge einfach spricht und sie sind da, happen, hätte er das machen können. Aber warum hat er ihn angerührt? Und ich glaube, der Grund ist, weil er wusste, wie sehr dieser Mensch eine Berührung braucht. Den hat in langer Zeit keiner mehr angerührt. Die Leute sind einfach davon gelaufen, wenn sie ihn gesehen haben. Der musste schreien, Aussatz, Aussatz. Und Jesus weiß, dass wir Berührung brauchen. And Jesus knows that we need a touch. Und das ist das Bild von der Krippe. That is the picture of er holt uns da ab, wo wir sind. He meets us where we are. Im Schmutz. In the dirt. Die zweite Geschichte ist die Geschichte von Bartimäus. Second story is from Bartimaeus. Es war ein Blinder. He was a blind man. Und Jesus kommt nach Jericho. And Jesus came to Jericho. Und das war auch ein Bettler natürlich. And it was also a beggar. Er hatte nichts. He didn't have anything. Und er hört einfach, dass da viel Tumult ist. And he heard that there was a lot of turmoil. Und er fragt, was ist los? And he asked, what's that? Und die Leute, die da stehen, sagen, das ist Jesus. And the people said, it's Jesus. Und als er das Wort Jesus hört, dann wird er sehr excited. And as he heard Jesus, he got very excited. Und er fängt zu schreien an. And he started to shout. Es muss ziemlich laut gewesen it sein. Must have been quite loud. Er schreit, Jesus! Jesus! Sohn Davids, erbarme dich! Son of David, have mercy on me. Ja, und die neben ihm stehen und sagen, was, hör auf zu schreien. And the people next to him said, stop shouting. Aber er schreit noch lauter. He shouted even er sagt, louder. Jesus! He said, Jesus! Sohn Davids, erbarme mich, erbarme dich. Und Jesus hört sein Schreien. Und dann heißt es, er bleibt auf einmal stehen. Und er lässt ihn zu sich rufen. Und er kommt zu Jesus. Also eigentlich rennt er zu Jesus. Er wirft den Mantel ab und rennt zu Jesus. Wahrscheinlich schiebt er alle weg, die irgendwie herumstehen. Und Jesus heilt ihn. Es ist nicht wunderbar, dass der in den Tagen Josuas die Sonne angehalten hat, isn't it amazing that he stopped the sun for Joshua? Der die Sterne genau platziert hat, der alles in Bewegung hält, that keeps everything in place, dass er stehen bleibt, wenn ein Blinder ruft, that he stops when a blind man calls. Er hört das Schreien. He hears the shouts. Die dritte Geschichte, the third story, ist die Geschichte der Jünger. It's about the disciples. Sie fahren mit Jesus im Boot. They are in the boat with Jesus. Er schläft hinten. And he's sleeping. Auf einem Kissen. On a pillow. Und ein Sturm kommt auf. And there's a storm. Und er ist so heftig, dass diese erfahrenen Seeleute wirkliche Todesangst bekommen. These sailors were really scared to die. Also sie ein bisschen in die Hose machen. Yeah. Oder sehr. They were scared. Auf jeden Fall heißt es, das Boot füllte sich. And it says that the boat filled up. Und die haben gedacht, okay, jetzt sterben wir. And they thought, okay, we're gonna die. Und Jesus schläft. And Jesus is sleeping. Und sie gehen hin und wecken ihn auf. And they went in and woke him up. Und das Erste, was sie sagen, ist, Jesus, ist dir das egal, dass wir jetzt sterben? And the first thing they said is, Jesus, do you not see that we're gonna die? Und Jesus steht auf. And Jesus stood up. Und er spricht zum Wind. And spoke to the wind. Und er spricht zu den Wellen. Spoke to the waves. Und er sagt, schweig. Be silent. Verstumme. Just be silent. Und das heißt nicht, dass dann eine Stille kam, sondern eine große Stille. And it wasn't just a little silence, but a massive silence. Es war totenstill. Completely dead silence. Und dann sagte er, habt ihr keinen Glauben? And he said, do you not have faith? Der Sturm hat ihn nicht aufgeweckt. The storm didn't wake him up. Aber das Rufen seiner Kinder. But the calling of his disciples woke him up. Das berührt ihn. That touched him. Das bewegt ihn. That moves him. Und vielleicht denkst du auch, manchmal, Gott, ist dir das egal, wie es mir geht? And sometimes you think, maybe, God, are you, do you care how I'm going through? Ich meine, siehst du, was ich da gerade durchmachen muss? Do you know what I'm going through right now? Dass mir das Wasser echt bis zum Hals steht? That I'm in deep water now? Dass ich finanziell bald nicht mehr schaffe oder nicht schaffe? I won't manage soon. Dass meine Beziehung irgendwie am Zerbrechen ist? My relationship's going to break. Dass ich im Studium am Ende bin, that I'm at the end of my study, with my study, dass ich gesundheitlich nicht mehr kann, that I can't manage, health-wise, dass ich so müde bin davon, dass ich irgendwie immer noch allein bin. That I'm so tired of always being alone. Jesus, interessiert dich das? Are you interested? Aber die Krippe sagt ja. But the manger, the nativity says yes. Sagt, ich will bei dir sein. I want to be with you. Und dich da abholen, wo du bist. And pick you up where you are. Und ich höre dein Schreien. And I hear your cries. Diese drei Geschichten haben eins gemeinsam. And these three stories have one thing in common. Dass diese Menschen wirklich am Ende waren. That these people were at the end. Wenn wir uns die Krippe anschauen, when we look at the nativity, dann ist es ein Ort, wie ich schon erwähnt habe, it's a place, der nicht sauber ist. That is not clean. Und es ist ein Bild für unser Herz. And this is a picture of our heart. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um mir meine Hände schmutzig zu machen. And Jesus said, I came to get my hands dirty. Mich schreckt dein Dreck nicht ab. Your dirt doesn't scare me. Mich schreckt deine Sünde nicht ab. Your sin doesn't scare me. Mich schreckt dein Kleinglaube nicht ab. Your little faith doesn't scare me. Ist mir nichts zu schmutzig. Nothing is too dirty. Nichts zu grauslich. Nothing so awful. Und nichts zu grindig. Yeah. Ich werde dir begegnen in deinem Dreck. Yeah, I'm gonna meet you in your dirt. In deiner Sünde. In your sin. In deiner Angst. In your fear. In deiner Einsamkeit. In your loneliness. In deiner Verzweiflung. In your doubting. In deiner Schwachheit. In your weakness. Der Stall ist ein Bild für unser Herz. The stable is a picture of our heart. Und das ist ziemlich erstaunlich. And it's quite amazing. Wenn wir an den Tempel denken, if we think about a temple, den David bauen wollte, the temple that David wanted to build, er hat gesagt, ich werde ein Gebäude bauen, das Gott würdig ist wie kein anderes. I'm going to build a temple that is totally worthy of God. Er hat angefangen, Gold zu sammeln and und Silber. He collected gold and silver. Aber schätzt ihr, wie viel Gold er da gesammelt hat? Can you imagine how much gold he collected? Also ich habe mir das ausgerechnet. I worked this out. Das waren 2.700.000 Kilo Gold. It was 2.700.000 kilos of gold. Und 27 Millionen Kilo and Silber. 27 million kilos of silver. Drum heißt in der Schrift, es war nicht zu zählen. That's why it says in the Bible you couldn't count it. Und die edelsten Hölzer da herbeibringen lassen. And he got wood as well from somewhere else. Und Salomo dann baut diesen Tempel. And Solomon built this temple. Es dauert 7 Jahre. It took 7 years. Und steht dieses Gebäude da, es ist innen vollkommen mit Gold überzogen. And inside it has gold everywhere. Und außen Gold. And outside too. Als die Juden aus der Zerstreuung zurückkamen, haben sie geweint. And as the Jews came back, they cried. Weil dieser Tempel, den sie da wieder aufgebaut haben, haben gesagt, das ist kein Tempel, das ist nichts im Vergleich zu unserem Tempel, den wir and hatten. And they said when this temple was the new temple was made, it was nothing compared to the old temple. Und doch weiß der Salomo, but still Solomon knew, Gott kann nicht in diesem Tempel wohnen. That God couldn't live in this temple. Er sagt, wenn alle Himmel der Himmel dich nicht fassen können, he says, if the heavens can't contain you, wie kann es ein Gebäude mit Menschenhänden then gemacht? How can a building contain you? Und doch heißt es im 1. Korinther, but still it says in 1 Corinthians, Ich glaube, wir haben sogar den Text am Beamer. I think we have the text. 1. Korinther 6,19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Der in euch wohnt. Which is in you. Gott würde nicht in einem Tempel wohnen. God wouldn't live in a temple. Der vollkommen rein und heilig und wunderschön ist. That is completely beautiful and pure. Aber in Menschen wie uns wird er wohnen. He wants to live in people like us. Unrein. Unclean. Denn Jesus sagt, aus dem Inneren des Herzens der Menschen gehen schlechte Gedanken hervor. And Jesus says that inside people's hearts there are evil thoughts. Er hat eine ziemlich lange Liste da aufgezählt. There's quite a big list. Er sagt, da ist Ehebruch. There is adultery, Hurerei, fornication, Mord, murders, Dieberei, thefts, Habsucht, covetousness, Bosheit, wickedness, List, deceit, Ausschweifung, lewdness, böses Auge, evil eye, Lästerung, blasphemy, Hochmut, pride, Torheit. Foolishness. Und das kommt von innen heraus. And this comes from inside. Und das sind wir. And that's us. Aber das Schöne ist, but the beauty is, dass es gerade unsere Schwachheit ist, die uns für Gott öffnet. It's our weakness that opens us for God. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit, die uns für Gott öffnet. It's not our righteousness that opens us for God. Es ist wie dieser ältere Bruder beim Gleichnis vom verlorenen Sohn. It's like the older brother in the story of the lost son. Der ist so gerecht. He was so righteous. Der ist so gut. He was so good. Der macht alles so richtig. He did everything so good. Und ist so weit weg von seinem Vater. But so far away from his father. Also wir den gar nicht kennen. We don't even know him. Und dann hast du den verlorenen Sohn, son, der zurückkommt that came back, und vollkommen aufgebrochen ist für die Liebe des Vaters. For the father's love. Luther, das ist eines meiner liebsten Luther-Zitate, this is one of my favorite quotations, sagt, Heiligung bedeutet nicht immer mehr Sünden zu überwinden, he says, holiness doesn't mean to overcome more sin, sondern dem Wirken des Heiligen Geistes mehr und mehr Raum zu geben. But to let the Holy Spirit have more and more room. Das ist, was ich möchte, dass er mehr Raum gewinnt. What I give him more room. Aber vorher muss diese Entleerung passieren, die der Pastor Rob letzte Woche erwähnt hat. As Pastor Rob mentioned, we have to empty ourselves. Je mehr wir gefüllt werden, so that we are filled, desto mehr wird das andere rausgedrängt. How much then the other stuff will go unser Leben out. Besteht nicht darauf, dass wir uns auf die Sünde fokussieren, our life is not about focusing on the sin, aber auf Jesus. But on Jesus. Und die Veränderung passiert and in then uns. The change happens. Die Schönheit liegt ja nicht im Stall, the beauty is not in the stable, sondern in Jesus. But in Jesus. Und weil Jesus in dem Stall liegt, and because Jesus is in the stable, ist es ein wunderschönes Szenario. It's a beautiful scenario. Es ist alles erleuchtet. It's all shining. Wir sind wunderschöne Menschen. We are beautiful people. Weil Jesus in uns ist. Because Jesus is in us. Und wenn wir mit Jesus Zeit verbringen und rub shoulders, and when we spend time with Jesus, das verändert dich. That changes das macht uns schön. That makes us beautiful. Ich meine, wir kennen es alle, oder? Man redet mit Leuten und denkt, das ist ein schöner Mensch. We know this when we meet people and we think, yeah, they're beautiful. Aber es ist Jesus, der durchstrahlt. Jesus, who is shining through. Und der Paulus rühmt sich seiner Schwachheit. And Paul boasts in his weakness. Und wir wollen so oft rauswachsen aus unserer Schwachheit. And we don't want to grow out of our weakness. Wir wollen. Oh, we want wir to wollen grow. Das irgendwie loswerden. We want to get out of wir wollen irgendwie alle unsere Acts zusammenkriegen. We want to be fine. Und der Paulus sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit. But Paul says, I boast in wenn ich schwach bin, when I'm dann weak, ist Gott groß in mir. Then God is dann kann big er in stark me. Sein, dann kann er wirken. Then he can be strong. He can work. Und es gibt Sprecher, die faszinieren mich, and there are speakers that fascinate me, wo die Gnade Gottes so durchfließt. Where the grace of God just flows through und wer ihre Geschichte kennt, and when you know their story, der eine ist ein Stotterer, the one of them had a stutter, der wurde verspottet als Kind, and he was like, bullied as a child. In der Schule hat ihn der Lehrer aufstehen lassen, damit alle über ihn lachen. In the school, the teacher told him to stand up and then everyone laughed at him. Der andere, der Greschel, der hat, was weiß ich, wie viele tausend Leute, die in verschiedenste Gemeinden gehen, als Sprecher. The other one has gone into many other. Der hat gesagt, er hat mit einer er hat eine Bibelrunde angefangen. He started a Bible study. Da sind viele Leute gekommen. And many people came. Aber er hat dort nie gesprochen. But he never spoke, weil er so schüchtern ist. Because he's so shy. Aber durch seine Schwachheit hat Gott begonnen zu wirken. But because of through his weakness, God started to work. Der Weg Gottes ist ein Weg hinab. The way of God is a way down. D- Der Weg Gottes ist genau das Gegenteil zum Weg dieser Welt. The way of God is completely opposite to the way of the world. Das, was töricht ist, what is foolishness, das, was schwach ist, what is weakness, das Unedle, the not nice things, das Verachtete, the judge despised, und das, was nichts ist, and that what nothing is, sagt Paulus, das hat Gott erwählt. That's, Paul says that's what God chose. Und das scheint so unlogisch. It doesn't seem to be logical. Ich meine, das Kreuz. I mean the cross. Das macht überhaupt keinen Sinn für die Welt. Make sense for the world. Aber Jesus ist diesen Weg hinabgegangen. But Jesus went this way down. Er hat unten angefangen. He started down. Und ging hinab. And he went even further. Bis ans Kreuz. Till the cross. Der Allmächtige hat geweint. The Almighty cried. Der Besitzer aller Dinge hatte kein Zuhause. The owner of everything had no home. Er hat irgendwie von der Hand in den Mund gelebt. He was really, really poor. Der König aller Könige wurde ein Diener. The King of Kings became a servant. Der Ursprung der Wahrheit wurde der Blasphemie angeklagt. The source of, truth became blasphemy. Der Schöpfer ließ sich von seinen Geschöpfen anspucken. Creator let himself be spat on by his creation. Der Ursprung des Lebens lässt sich an ein Kreuz nageln. The source of life lets himself be nailed to a cross. Dieser Weg nach unten ist vollbracht, als er sagt, es ist vollbracht. And the way down was finished when he said it is finished. Und darum heißt es, aus der Sicht der Welt ist das Kreuz nur Torheit. And that's why from the world's perspective the cross is only foolishness. Das ist nur Dummheit. It's only rubbish. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. For the, the work of the cross is foolishness for to those who are perishing. 1. Korinther 1:18. 1 Corinthians 1:18. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft. For us who are being saved is the power of God. Für den Vater ist Jesus der Größte aller Größten. For the Father, Jesus is the greatest of the greatest. Mir gefällt diese englische Phrase descending into greatness. Er ist in die Größe hinabgestiegen. Einer der größten Leiter der Menschheitsgeschichte war Mose, oder? One of the greatest leaders of all time was Moses. Ich meine, jeder, der die 5 Bücher Mose gelesen hat, wird wahrscheinlich zustimmen. Everyone who has read the 5 books of Moses would probably agree. Aber es heißt, ich glaube, das haben wir auch am Beamer. But it says im Numeri in Numbers 12:3. 12:3. Der Mann Mose aber war sehr sanftmütig. But the man Moses was very meek. Mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Upon the face of the earth. Und dieses hebräische Wort anaf, and this, Hebrew word, anaf kann auch mit demütig übersetzt werden. Can be also said, to be humility. Er war sehr demütig, mehr als alle anderen Menschen. Very humble, more than other people, everyone else. Das wäre doch was ich gerne hören würde. That would be something I'd like to hear. Dieser Erik, der war demütiger als alle Menschen auf der Erde. He was more humble than all the people of the other people of the earth. Es wird wahrscheinlich nicht passieren. Probably will not happen. Aber es ist ein schönes Ziel. But it's a nice goal. Denn der Weg hinab ist der Weg hinauf. Because the way down is the way up. Dann bist du groß in den Augen Gottes. Then you are great in the eyes of God. Wenn du dich erhöhen willst, wird er dich erniedrigen. When you want to lift yourself up, he will lower you. Demut und Selbstentleerung ist der Weg. Humility and emptying yourself. Im Wörterbuch Gottes in God's, dictionary ist hinab, hinauf. Is, down, up. Und hinauf ist hinab. And up, down. Demütigt euch vor Gott, so wird er euch erhöhen. Humble yourselves in the sight of the Lord and he will lift you up. Und ich glaube nicht, dass Demut jetzt eine Tugend ist unter vielen. And I don't think that humility is a trait of many. Sondern das ist die Grundhaltung. But it's actually the foundation eines Christen ist. Of a Christian. Demut. Humility. Im Lateinischen sagt man humilitas und da kommt unser Wort humus her. And this word, und das bedeutet Erde, glaube ich. It means earth. Und das bedeutet eigentlich, dass wir nicht vergessen, dass wir erdenhaft sind. It means that we don't forget that we are like earthbound. Der Psalmist sagt, es klebt Staub an meiner Seele. The Psalms say, there's dust on my soul. Ich bin auch schon ganz verstaubt. Und um das wirklich praktisch zu machen, to make it really practical, muss ich mir natürlich die Frage stellen, wie kann ich demütig werden? The question is, how can I be humble? Und das Wunderbare an unserer Botschaft ist, echte Veränderung hängt nicht mit unserem Tun zusammen. And the great thing about our message is it's not about what we do. Sie ist mühelos eigentlich. It's actually without effort. Es ist etwas, was Gott, was der Heilige Geist tut. It's something the Holy Spirit does. Und ich glaube, es geht darum, dass uns die Augen öffnet. And it's about opening our eyes. Für wie wir und wer wir sind. For who we are and how we are. Als Jesus am Kreuz hing, as Jesus was on the cross, da gab es ja zwei Verbrecher auf beiden Seiten. On both sides. Die Bibel sagt zwei Schächer. Two criminals. Und ich glaube, dass eigentlich alle Menschen in diese zwei Gruppen eingeteilt werden können. All people fall into either the, of these two categories. Und auch alle Christen. And all Christians. Da gibt es den einen, der Jesus ansieht. There's one, the one that looks at Jesus. Und sagt, hey, weißt du was, rette dich und uns selber. And who says, save yourself and save us. Und er ist voll von sich selber. And he's completely full of himself. Und dann ist der andere da, der sagt, was redest du? And there's the other one who says, what are you talking about? Also wir hängen zurecht da. We're here because we've sinned. Aber der hat nichts Falsches gesagt, nichts Falsches getan. He hasn't done anything or said anything wrong. Jesus, rette mich. Jesus, save me. Und er war completely, also total zerbrochen. And he was totally broken. Und er ruft einfach, Jesus, rette mich. And he just saved, he said, Jesus, save me. Und du kannst eigentlich nur aussuchen, welcher Schächer du sein willst. And you can just choose which criminal you want to be. Aber du wirst immer ein Schächer bleiben. But you will always stay a criminal. Du kannst dir aussuchen, ob du der Pharisäer bist. You can decide if you want to be the Pharisee. Der sagt, wow, ich bete. Who says, oh, I pray. Ich faste. I fast. Also ich gehe am Mittwoch zum Prayer Meeting. I go to the Wednesday prayer meeting. Seit den letzten Predigten habe ich sogar zum Fasten angefangen. Even since the last messages, oh, I started fast. Ich gebe sogar meinen Zehnten. I give my tenth. Ich darf das sogar überweisen. And he even, was ich jedem empfehlen kann übrigens. How do you Bankeinzug. That's yeah. The way. Okay. Oh yeah, he transfers the money even. Ich bin so gut. I'm so good. Und der eine andere klopft sich nur auf die Brust und sagt, Jesus, and the other one beats himself on the breast and says, Jesus, sei mir gnädig. Please have mercy on me. Wer ist offen für Gott? Who is open for God? Zu wem kann Gott sprechen? To whom can God speak? Du kannst sein wie der die Steine aufhebt. You can be one who takes up the stones. Und da ist eine Ehebrecherin. And there is adulteress. Und du kannst nur darauf warten zu werfen. And you can just wait to throw the stone. Du kannst erkennen, dass du eigentlich wie diese Ehebrecherin bist. But you can recognize that you are like this adulteress. Und dass Jesus zu dir sagt, and that Jesus said to her, ich werde dich nicht verurteilen. I will not judge you. Geh hin, sündige nicht mehr. Go and sin no more. Aber wir werfen schon noch gern mit Steinen. But we like to throw stones. Wir zeigen schon noch gern mit dem Finger. We like to point the finger. Wir suchen schon gerne noch die Balken. We like to find die Splitter. The splinters. Es gibt zu viele von uns, die gerne noch Fehler suchen. There's many of us who like to find, weil wir so voll unserer eigenen Gerechtigkeit sind. Because we're so full of our own righteousness. Wir duscheln, wir reden. We talk and ja, dann geht's uns besser. Then we feel better. Aber das bedeutet, dass wir etwas noch nicht verstanden haben. But that means we haven't understood yet. Der Watchman Nee drückt es so aus. Watchman Nee explains it like this. Der Grund für unsere Bereitschaft, auf Satan zu hören, liegt darin, the reason why we so listen to, we want to listen to the devil so easily, dass wir immer noch die Hoffnung hegen, in uns sei doch noch Gerechtigkeit zu finden. Because we're always hoping that then we will find our own righteousness inside us. Ich habe jetzt nicht zugehört. Hat gepasst, aber ich weiß, so schön ist, lese ich es nochmal vor. Der Grund für unsere Bereitschaft, auf Satan zu hören, the reason why we listen to the devil so readily, liegt darin, dass wir immer noch die Hoffnung hegen, is, because we always have the hope, in uns sei immer noch Gerechtigkeit zu that finden. We'll have our own righteousness. Or we will find our own righteousness in Und us. Das Coole ist, and the cool thing is, in uns gibt es keine Gerechtigkeit. In us there's no righteousness. Es ist komplett hoffnungslos. There's completely hopeless. Ich bin komplett verloren. I'm completely lost. Das heißt, ich brauche mich gar nicht anstrengen. I don't even need to es bother. Hat eh keinen Sinn. There has no, there's no point anyway. Aber ich bin auch vollkommen gerechtfertigt. But I'm totally righteous in Jesus. In Jesus. Und wenn ich das nicht verstehe, dass ich vollkommen verloren bin, and if I don't understand, completely lost, kann ich auch nicht vollkommen gerettet then werden, I can't be completely weil sich immer mein Ego reinmischen wird. Because it always mixes in with my ego. Und das ist das Wunderbare. And that's the wonderful thing. Ich kann nichts dafür, dass ich verloren bin eigentlich. I can't do anything about that I'm lost. Ich meine, was kann ich dafür, dass Adam gesündigt hat? What can I do that Adam sinned? Why Adam sinned? Weil jeder Nachkomme Adams sündigt. Everyone after Adam. Ich meine, ich werde in Sünden geboren. I was born into sin. Aber ich kann auch nichts dafür, dass ich gerettet bin. But I also can't do anything that I'm saved. Das Einzige, was ich tun muss, ist sagen, Jesus, rette mich. All I can say is, Jesus, save me. Und er macht's. And he does it. Und damit ist das Ding erledigt. And actually then it's finished. This thing. Amen. Amen. Amen. Amen. Okay, schauen wir noch Jesaja 58 an. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Then shall thy light break forth as the morning. Und deine Heilung wird eilends sprossen. And thine health shall spring forth speedily. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. And thy righteousness shall go before thee. Die Herrlichkeit Jahwes wird deine Nachhut sein. The glory of the Lord shall be thy reward. Reward. Dann wirst du rufen. And you will call, und Jahwe wird antworten. And the Lord shall answer. Und du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Thou shalt cry and he shall say, here I am. Und dann kommt eine Bedingung. And then there's a condition. Dann kommt ein Wenn. Ein If. An if. Und er sagt, das wird passieren, wenn du das Joch, and that is, he says, this will happen, das Finger ausstrecken, das unheilvolle Reden aus deiner Mitte wegtust. Und was für eine schöne Verheißung ist and das? What a great promise that is. Ich meine, wollen wir das nicht alle? Wouldn't we all dein, like that? Dein Licht wird hervorbrechen. Your light will shine forth, Gott wird deine Nachhut sein. And your, God will be your reward. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hingehen. And your righteousness will go forth. Aber was diesen Fluss blockiert, but what is stopping this, flow, ist, wenn wir noch das Joch auf andere Menschen legen. Is when we put this yoke on others. Dieses Joch, das Jesus zerbrochen hat, this yoke that Jesus broke, legen wir auf andere. We put it on wir legen es auf uns selber. And we put it on ourselves. Wir wissen, wenn Schuld passiert, we know that when guilt happens, dann muss jemand büßen. Then someone has to pay. Und Jesus hat aber bezahlt. But Jesus paid. Wir strecken noch den Finger aus. Wir strecken den Finger auf Gott aus. Wir sagen, Gott, sag mal, kümmert es dich eigentlich, wie es mir geht? Say, God, do you even care how I'm mit doing? Dir muss irgendwas nicht ganz in Ordnung sein. There must be something not quite right with you. Wir zeigen den Finger auf andere. We like to point the finger at others. Wir zeigen den Finger auf uns selber. And we point the finger und verdammen uns selber. And we condemn ourselves. Aber Jesus hat das Joch schon zerbrochen. But Jesus already broke. Die Schuld ist schon bezahlt. The guilt is already paid. Und das, diese Demut, glaube ich, and this humility, dass ich sage, wir sitzen eigentlich alle im gleichen Boot. We're actually sitting in the same boat. Es gab einen Punkt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, alle meine Wünsche, meine Träume, meine Hoffnungen sind zerbrochen. All my hopes, my dreams, everything was broken. Mein Traum für Gott irgendwie my dream for zu dienen. God, to serve God. Und dann hat jemand zu mir gesagt, and then someone said to me, Eric, ich verurteile dich nicht, Eric, don't judge yourself, denn ich weiß, dass jeder Mensch zu allem fähig ist. Because I know that everyone has the ability. Huh? Is able to do everything. Every person is able to do everything. Oh, capable. Every genau. Person is capable. Von den vielen Dingen, die mir damals gesagt wurden, war das das Heilende. Unter den richtigen Umständen ist jeder Mensch zu allem fähig. And in the right circumstance, everybody is capable. Und das Schöne ist, seitdem hebe ich meine Hand nicht mehr. Ich kann nicht mit dem Finger auf andere zeigen. I can't, point the finger. Also, dass ich es nicht mehr mache, will ich jetzt nicht sagen. Aber say, früher war es ganz extrem. Really ich hätte auf deinen Teller geschaut, was du isst. Ich war sehr gesundheitsbewusst, was isst der? Christen trinken keinen Kaffee. Ich war extrem, Leute. Coffee. Ich war wirklich extrem. I was very extreme. Aber danke, Jesus, für Kaffee. Aber ich bin aufgebrochen worden durch meine Schwachheit, durch mein Versagen, für Gott. Das ist, was mich für ihn geöffnet hat. myself for him. Ich bin wie dieser Aussätzige. I'm like this leper. Ich bin wie ein Blinder. I'm like a blind man. Wir sitzen alle in diesem Boot. We're all sitting in this boat. Der einzige Unterschied ist, dass Jesus mit im Boot sitzt. And the only difference is that Jesus is in this boat. Und diese Demut wird viel bewirken in unserer Mitte. And this humility will affect, help us. Es wird uns für Gott öffnen. It will open us for God. Aber es wird auch dafür sorgen, dass wir sehr sanftmütig und liebevoll miteinander umgehen. That we're also very meek and kind to und sehr geduldig. And very patient, wie Mose. Like Moses. Es wird uns menschlicher machen. It will make us more human. Und eine Freundin hat immer diesen Spruch gesagt, and a friend always said to me, mach's wie Gott, do it like God, und werde Mensch. Become a human. Ja, ich möchte noch mit euch gemeinsam beten. I'd like to pray with you. Also wenn jemand hier sitzt heute Abend, if there's someone here sitting here this evening, der noch nie gesagt hat, Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz, Jesus, come into my heart, dann würde ich dir gerne einfach die Gelegenheit geben. Then I'd just like to give you the opportunity. Es ist ganz egal, wie es ausschaut. It doesn't matter what it looks like, was du getan hast, what you've done, wie du dich fühlst. How you feel. Jesus ist nur eins wichtig. Jesus is only interested in one thing. Er will in dein Leben. He wants to be in your life. Er will dir nahe sein. He wants to be near you. Ich möchte dich einfach einladen, dass du dieses Gebet sprichst. I just want to invite you to pray this prayer. Einfach sagst, Jesus, komm in mein Herz. Just say, Jesus, come into my heart. Ich weiß, das schaut's aus. You know what it looks like. Jesus, komm in mein Herz. Jesus, come into my heart. Und wenn jemand hier ist heute Abend, and if there's someone here this evening, und du merkst, in deinem Leben ist noch Selbstgerechtigkeit, and if you notice there's a lot of self-righteousness in your life, du redest manchmal schlecht über andere, talk about other people badly, oder streckst den Finger, or you point the finger, und sprich jetzt einfach mit Jesus. And just talk with Jesus. Bitte den Heiligen Geist, and ask the Holy Spirit, dass er kommt und that he would come. Er vergibt dir gerne. And he forgives you. Ich möchte dir danken für deine übergroße Liebe, Jesus. Thank you, Jesus, for your massive love. Ich danke dir, dass du heute noch die Nägelmale trägst. Thank you that you carry the nail wounds. Dass du dich bis in alle Ewigkeit mit uns verbunden hast. That you are connected with us for all eternity. Ganzer Gott, ganzer Mensch. Completely God, completely person. Das war nicht nur für ein paar Jahre, das ist für die Ewigkeit. Du kennst uns ganz genau, jeden hier. Deine Sehnsucht ist, du sehnst dich nach uns. You long for us. Dein Herz schlägt für uns. Your heart beats for us. Und egal wie es ausschaut, nichts kann uns von dir trennen. No matter what it looks like, nothing can separate us from you. Von deiner Liebe. From your love. Öffne unsere Augen, Heiliger Geist. Please open our eyes, Holy Spirit. Dass das von unserem Kopf einfach in unser Herz dringt. That it would go from our head to our heart. Dass wir empfangen. That we can receive. Wer du bist. Who you are. Bis unser Herz übergeht. Till our heart overflows. Mit Freude. With joy. Mit Liebe. With love. Das, was wir tun, Jesus, aus unserer Liebe kommt. That what we will do, Jesus, comes out of our love. Dass wir unsere Listen wegschmeißen. That we put our lists away. Und uns von dir, Heiliger Geist, leiten lassen. Bedingungslos und leidenschaftlich, passion, so wie du bist. Ich danke dir für diese Gemeinde. Möchte ich bitten für Pastor Rob und Mary, dass du da Türen öffnest in Liberia, dass du seine Worte salbst, Jesus, dass du ihnen göttliche Begegnungen schenkst. Ja, und wir beten auch für den Michael, die Martina, we pray for Michi and Martina, Rob und Easy, für den Festus, der im Februar fährt. Festus, who will go in February. Danke für alles, was du dort tust, Jesus. Thank you for everything that you're doing there, Jesus. Danke, dass wir das alles in deinem Namen beten dürfen. Thank you that we can pray all of this in your name. Amen. Amen.